20 Uhr, guten Abend, Radio Lindisfest aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Elsass. Schneeregen, über 400 Meter Schnee mit Verwehungen, tagsüber Temperaturen bei 0 Grad. Nachts Schnee und leichter Dauerfrost. Morgen und Dienstag wechselnd bewölkt, weiterhin Dauerfrost und Schnee. Aquarienparadies Momba, das Besondere. Süß- und Seewasser-Aquaristik, Zierfische, Zubehör und vieles mehr. Sonderbauten von Aquarien, speziell nach Ihren Wünschen und Maßen. Aquarienparadies Momba. Telefon 07223 75870 im Bühler Tal. Ihr Spezialist für Aquaristik. Deine Wohnung, die gefällt dir nicht mehr. Schöner wohnen ist doch nicht so schwer. Neue Möbel bringen neues Leben in dein Haus. Komm vorbei, schau mal rein, fühl dich wohl. Möbel Rivo. Rivo Achern, das Möbelhaus mit den super günstigen Preisen. ProMedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. Es war gerade 20 Uhr und eine Minute, Radio Lindisfest aus Baden-Baden. Meldungen zum Verkehr. A8 München Richtung Stuttgart zwischen Merklingen und Mühlhausen. 2 Kilometer Stau durch Schnee und Eisglätte. Auf der B33 Offenburg-Villingen-Schwenningen zwischen Triberg und St. Georgen sind für Lastzüge Schneeketten vorgeschrieben. Ferner auf der B500 Hinterzarten-Furtwangen zwischen Triberg und Furtwangen sowie auf der L173 Gutach-Furtwangen zwischen Simonswald und Furtwangen sind für LKW Schneeketten vorgeschrieben. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos, dich hör ich immer wieder. Der macht den besten Sound, Charlie 2000, wer ist so gut? Hallo Nachtschwärmer, heute am Faschingssonntag, Stimmung! Wir haben den Kanal noch lange nicht von Holla, Ia, Ho. Uns, Ballera, uns, Ballera, und noch viel mehr. Da geht's Umba, Umba, Umba, Tere. Heute hauen wir auf die Pauke. Ein Rosi. Alle Möpse beißen, alle Möpse beißen. Jetzt trinkt mal noch. Heute geht's rund hier bei uns. In a galaxy far, far away, an old wise computer once said. Radio Ladies First. Radio Ladies First. Nachtschwärmer Spezial. Und heute haben wir wieder ein Gewinnspiel und ganz wichtig, viel Spaß! make me feel good. Oh yeah, feel good, feel good. Ich bin so sexy. Ey, ich bin so sexy. Ey, ich bin so sexy für mein Hemd. Zu sexy für den Hut. Zu sexy für die Brille. Verdammt. Wieso? Es war doch schön. Ich bin zu sexy für mich selbst. Super. Super. Stimmung. Tango de Nero, 20 Uhr und 12, heute am Faschingssonntag. Nachtschwärmer, habt ihr noch alles im Griff? Die tollen Tage sind nämlich noch nicht ganz vorbei. Los modernos lujos viven aquí, en el lugar más alto de mi ciudad. Se nutren de imágenes y de rele. Yo quisiera estar ahí, mas no tengo dinero. No tengo dinero. Na na na no. No tengo dinero. No tengo dinero. Na na na no. No tengo dinero. No tengo dinero. Na na na no. No tengo dinero. No tengo dinero. What is love? Hathaway, What is Love? Immer noch ein kleiner Geheimtipp, aber es ist mal ganz steil gekommen. Nachtschwimmer. Der Chinese Chang, der war Koch auf einem Schiff. Auch wenn die Matrosen ihre derben Scherze mit dem kleinen Mann aus China machten, sagte er kein Wort, schluckte alles, sondern lächelte nur. Nach einer Weile des Zusammenlebens sagten die Seebären zu ihm, du bist in Ordnung, Kleiner. Ab heute werden wir dich in Ruhe lassen. Es bringt uns so und so nichts. Lächelt Chang ganz verschmitzt und erwidert mit einer Verbeugung, danke, dann werde ich ab heute auch nicht mehr Pipi machen in Suppe. Pipi machen in Suppe, die Rache des kleinen Mannes. Sofort wird richtig gefeiert. Und wenn ich sage feiern, dann meine ich auch feiern. Jetzt haben wir bei uns auch hier und nachher geht's los mit dem Gewinnspiel. Oh, ACDC Live TNT. Uhr. Nachtschwärmer Spezial. Music Power. Nachtschwärmer, kennt ihr den nächsten Song hier? Mal sehen. Ja, hier ist unser Gewinnspiel am Faschingssonntag. Und da kommt natürlich wieder ein Mix. 5 Interpreten brauche ich, mache ein paar mehr dazu. Aber sind alles super starke, absolute Sahne. Glaub mir, ist da drauf. Und das ist der erste. Your sister and your mama too, 'cause we're about to throw down. And- Trick and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who dance on the floor and around. She said, I am the one who dance on the floor and around. Wir sind immer noch mitten in unserem Gewinnspiel. I get hype, dug lazy in spotlight, rhyme spill. I get ill and watch the records turn like a windmill. I'm on track when I hit this. As a matter of fact, I don't miss this target. I score like a marksman, break down and I'm sparking like a jumper cable. Cause I'm able to rock this label and I'm on when the tempo's swifter. Up to fifth gear, I'm the shifter. You can get this like a present. When the music got your soul, yo, just let it roll, let it roll. House groove, it's controlling y'all, and I'm rolling like a bowling ball. I'm hyped up, so believe that. Suckers trying hard to achieve rap in house, but I'm best. Think I'm lying? Take another guess. Also right on time. Pro Media, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. 20.36 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit Verkehrsmeldungen. A8 München Richtung Stuttgart zwischen Merklingen und Mühlhausen. 2 Kilometer Stau durch Schnee und Eisglätte. Ferner auf der B33 Offenburg-Villingen-Schwenningen zwischen Triberg und St. Georgen sind für Lastzüge Schneeketten vorgeschrieben. Guten Tag. Wählen Sie einmal, aber richtig. Wählen Sie einmal, aber richtig. So, Nachtschirmer, ruf mich an. Volle Granate 07229 30 77 30. Juhu! Hey! It's not so bad. Ha! It's a nicer place. Ha! Erhebt eure Arme! Wo laufen Sie denn? Was ist das für ein Sender? Wählen Sie einmal, aber richtig. Welcome. All we hear is, all we hear is. Ladies and gentlemen, here is the bulletin. Hier ist Nachtschwärmer Spezial. Hier ist Welle Wahnsinn, den ganzen Tag an der Radio. Hier ist Welle Wahnsinn, hier ist Welle Wahnsinn. Das wird sogar das Frühstücksalter, tut selbst das Büro. Welle Wahnsinn überrollt auch dich. Hier ist Welle Wahnsinn, hier ist Welle Wahnsinn, den ganzen Tag an der Radio. Hier ist Welle Wahnsinn, hier ist Welle Wahnsinn. Das wird sogar das Frühstücksalter, tummelt das Büro. Nachts, wenn man nicht, dass ihr jetzt denkt, der Plattenspieler läuft auf der falschen Geschwindigkeit. Der läuft schon richtig. Das ist Techno. Ja, ja. So, jetzt habe ich meinen ersten Nachtschwimmer-Kandidaten dran. Das ist nämlich der Sven aus Herbolzheim, er ist 18. Hallo Sven. Hallo. Hat es bei euch auch geschneit in Herbolzheim? Oh, nee. Und wie? Ja, ich war heute in Speichingen, da waren wir beim Umzug. Mama mia, hat es heute Nacht was runter gemacht, du. So, Sven, leg mal los. Also, CNC Music Factory. Das war das Erste, richtig. Madonna. Madonna. Madonna, nochmal. Richtig. Michael Jackson. Ja. Und Black Box. Und dann war noch einer dabei. Ja, Michael Jackson noch. Ja, genau. Und da war Alexander O'Neill noch. Aber das ist okay. Super. Das gibt eine CD für den Sven. Dranbleiben. Toll. Spitze. Hey, hey, hey. Du schaust voller Liebe. Schaust voller Liebe. Lachst voller Liebe. Die keiner hören will. Das schlechteste. Ausfälle. Flops. Peinlichkeiten. Entschuldigung. Das schlechteste. Die Sendung mit miesen Preisen, lausiger Musik und einem erbärmlichen Moderator. Sonntags und montags ab 20 Uhr immer. Das schlechteste Neun. Echt ätzend. Sag ich mir. Hörerlein, du musst nicht traurig sein. Sag ich dir. Hörerlein, du darfst nicht dämlich sein. Go! Supersonic Dance Mix, 20.45 Uhr. So, ich bin wieder ein Spaßvogel. Und da habe ich jetzt was, das habe ich zwar schon mitgebracht, aber das macht mir so Spaß, muss ich wieder weiterbringen. Drei Krankenschwestern erzählen sich, wie sie den neuen Assistenzarzt denn drankriegen könnten. Die erste berichtet, ich habe ihm Watte in sein Stethoskop gesteckt. Die zweite meint, ich habe in seiner Schublade eine Packung Präservative gefunden und habe überall mit einer kleinen Nadel Löcher hineingestochen. Darauf ist die dritte in Ohnmacht gefallen. Ey, wieso denn? Ich kann mir gar nicht vorstellen. Salsa, yeah. Elektrika Salsa. 20.49 Uhr, Elektrika Salsa. Aus dem Jahr 86. Und das waren damals schon eigentlich die Vorläufe von Techno. Ha? Aber ich nochmals, zur gleichen Zeit war das der Knaller. too late to confess your sins. Come with me, I will show you the way. Super, von damals, 16-Bit, TC-Gruppe. Hallo ihr, was geht ab hier? Ja, ja, davon kriegst du nicht genug. Und ich muss euch jetzt was sagen, denn ich hab mich mal geschlagen in den wilden Faschenfragen. Auf dieser Fete war ein Ibo mit einer Frau und der haut mir einer rein, weil ich ihn nannte dumme Sau. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Hab ich zu viel getrunken und habe aus dem Maul nach Whisky pur gestunken. Stuttgart müssen raufstehen, die Bullen am Eck und ich musste blasen, jetzt ist mein Führerschein weg. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Da war diese Schote, sie sah so gut aus und wir machten so rum und ich nahm sie nach Haus. Die ganze Nacht ohne Brille, da ging es tierisch rund. Das Ergebnis ist ein Blonder, Gewicht 6 Pfund. Das geschieht dir recht. Tja, fantastisch, wir. Das geschieht dir recht. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Zicke, zicke, zicke, zicke, hey, hey, hey. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf, wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein, das ist doch... Matthias Reim! Ich hab geträumt von dir, ich hab geträumt. Nee, Gott, aber... 20:53 Uhr, Nachtschwimmer. Erstmal vielen Dank für den Besuch am Samstag. Gestern in der Stadionhalle Rotweil hatten wir unsere Deutsche Welle Party. Aber wir hatten nicht nur Deutsche Welle, auch andere Sachen, ganz klar. Und da war ja der Peter Schilling da. Und da hat wieder tierisch abgeräumt. Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Rein zufällige war noch in der Abendschau einen Tag vorher, in der ARD, in der Baden-Württemberg-Abendschau. Und da konnte man ja auch mal sehen. Heute Mittag war Charlie auf dem Container in Speichingen beim Umzug. Aber war richtig aufgedreht. Und der kommende Samstag, da ist Charlie 2000 in Denkingen, Kreis Rotweil. Nee, Rotweil, Speichingen, die Gegend da. Denkingen, Festhalle. So, alle, die gestern da waren, heute Mittag, die bekommen jetzt den nächsten Song von mir. Here's what I want you all to do for me. Cover Spezial. Dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel, dengel. Husta, husta, ho! Watch out for the dengel! Media, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. 20 Uhr und 59 Minuten, Radio Ladiesfest aus Baden-Baden mit Verkehrsmeldungen. A8 München Richtung Stuttgart zwischen Ulm West und Eichelberg. Behinderungen durch starken Schneefall und schneebedeckte Fahrbahn. Streckenweise stockender Verkehr. Auf der B33 Offenburg-Villingen-Schwenningen zwischen Triberg und St. Georgen sind für die Lastzüge Schneeketten vorgeschrieben. Ferner auf der B500 Hinterzarten-Furtwangen zwischen Triberg und Furtwangen sowie auf der L173 Gutach-Furtwangen zwischen 27 und Furtwangen sind für LKW Schneeketten vorgeschrieben. Radio Ladiesburg auf 100,4. Wir suchen erfahrene Telefonmarketing-Mitarbeiter auf nebenberuflicher Basis. Sie sollten Erfahrung im Telefonverkauf haben und sich den Erfolg zutrauen. Rufen Sie an 07229 30 77 00. 07229 30 77 00. Bernie verkauft seinen fahrbaren Untersatz. Rufnummer 07229 30 77 00. Harry kennt die Superdisco. Kehls Sohntheim, Industriegebiet, Siemensstraße. Und nach den tollen Tagen am Donnerstag Stereo trinken. Eintritt frei. Uno, uno, due, due, tre. Am Freitag auch Eintritt frei. Und samstags Party Night bis sonntags früh um 5. Come bello con te a Napoli sognar. E continuo sempre a dirti buonasera. Fino a mattina quando il sole scalda già. Marina, Marina, Marina. Stop Radio. Take me now, baby, as I am. Pull me close. Tour Unlimited. What I am. 21.06 Uhr. Was macht Ihr altes Leiden? Fragt der Arzt. Keine Ahnung, Herr Doktor. Wir sind seit 5 Monaten geschieden. Ole, ole. Ole, ole. Ha. Jetzt kommt's! Jetzt kommt's, Slutrimmer! Es beliebt bei alt und jung. Wie soll ich sonst sagen? Er hat einfach Schwung. Get up, everybody. Move to the sound. Charlie ist klasse, der ist echt allround. Charlie, Charlie 2000. Charlie, Charlie 2000. Charlie, Charlie 2000. Charlie, Charlie 2000. Na schon mal, jetzt haben wir die Galaktischen 2. Das ist die Gegennummer zu den Fantastischen 4. Hallo, schön dich zu sehen. Neue Klamotten? Ja, soll ich mich mal drehen? Hab mich von dem Typen, den ich aus der Disse kenne. Echt, sag an, ist die Sache groß am Brand. Tja, Uwe heißt er und ist eigentlich ganz lieb. Doch da gibt's auch noch den Thomas, mit dem ist neulich trieb. Er ist ein geiler Typ, sagt dir, dass ich mit ihm geh. Doch seit Freitag, na, tut das Herz ihm weh. Ach, sah dich mit Christian, deinem festen Freund. mich nur an und gab's Ärger. Ey, sag dir nicht so knapp, schrie mich beide an, ob ich ne Macke hab. Oh, das Leben ist hart und Männer gibt es viel. Hab ich auch gesagt, glaub nicht, dass das gefiel. Und Krischi, was sagt der? Ach, der denkt liberal, schließlich darf er mich am Freitag. Der Rest ist ihm egal. Heute ist wieder Samstag und er liegt so aus dem Bett. Zeit für einen Aufriss, der da nicht ganz nett. Tierisches passiert, traf so einen abgefahrenen Jungen. Frau war der blasiert, doch ich konnte nicht anders, war total betört. Hey Monique, sowas hab ich ja von dir noch nie gehört. Ja, was soll ich denn sagen, er ging so irre ran. Dann hat er dich genommen, war bislang mein bester Mann. Ich glaube fest an Stefan, es ist die große Liebe. Bist du sicher, Monique, vielleicht waren es doch nur die Triebe. Entschuldige, warum? Schau da drüben nochmal hin. Was den Hobby Casanova mit dem Doppelkinn. Verdammt, er kommt hier rüber. Doch Gebagger geht los. Na, ihr beiden Huschen kennen wir uns nicht aus der Wo. Sich ab, verzieh dich. Das selbst ist Frauen Power. Jeden Samstag kommt dasselbe immer her. Du unschuldiger Junge. Na nu? Was ist denn das? Wer bist du? Mensch, guck mal, Monique, da kommt Thomas rein. Tut das, ob er mich nicht sieht, arrogantes Schwein. Ich meine ihn mit dem dicken Pulli, erst der Pulli an. Ey, das ist doch Stefan, was? Mein Neuer. Wie? Oh Mann. Was? Thomas ist Stefan? Nein, Stefan ist Tom. Ich krieg gleich einen Error, der Absturz ist am Kopf. Ey, fass es nicht, das ist doch wirklich unerhört. Von Treue hat der Kerl wohl noch niemals was gehört. Oh, ich fühl mich so mies, hab zudem noch meine Tage. Ich dachte, es wäre Liebe. Das steht nicht mehr zur Frage. Vergiss den Schluck und versuch einen anderen für dein Bett. Ey, denk an den Aufriss. Ist der da nicht ganz nett? Oder der da? Oder der? Ey, der ist super. Na der? Hey, den nehmen wir. Nein, den. Ist der da nicht ganz nett? Der da? Mädels, genug Ersatz da. Machst du den da oder? Nein, ich mein den. Kein Problem. Ja, die Galaktischen 2 war das. Say kids, what time is it? Hier ist Radio Ladies First aus Baden-Baden. Und jetzt heißt es Mixtime für Nachtschwärmer. Ghost. 21.19 Faschingssonntag und Nachtschwärmer Spezial. Da haben wir einen Gruß auszurichten, Marco Kopp und Sandro Renk aus Eichhalden grüßen die Nadja Löwe aus Rottweil. Und ich grüße Andreas, der unterwegs ist an Golf Richtung Rheinstetten. Schreit der Feldwebel einen Rekruten an. Sie haben ja eine Nase wie der schiefe Turm von Pisa. Wo stammen Sie denn her? Aus Baden-Baden. Donnerwetter. Und stottern tut der Kerl auch noch. Was suchst du lang? Machst du korrekt und Techno-Bass. Bewegt euch, ihr müden Säcke! Ja, da ist er ja. Und er sagt jetzt lieb, und er sagt jetzt lieb. Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt von dir. Herzilein, du wirst nicht traurig sein. Spazilein, ich werd dir noch einmal verzeihen. Herzilein, Herzilein. The Sandman, Metallica, 21:26, Nachtschwärmer. Tja, das war's denn ja fast schon wieder. Viel Spaß noch zu Hause heute oder wo auch immer ihr seid. Morgen Abend ab 20 Uhr hören wir uns wieder. Am Rosenmontag. Tja, das hält sich nicht aus. Die neue von Captain Hollywood. Wieder ganz, ganz oben. Only with you. Ja, die ist zu Ende nach Tremann. Du hast ja Tränen in den Augen. Schon gehen. Feierabend. Keine habe ich je gesehen und hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt.